gestern erst. All mein Kummer schien so weit entfernt. Nun sieht's aus, als wenn er bleiben könnt. Oh, ich glaub es war gestern erst. Plötzlich nun kann ich kaum mehr noch die Hälfte tun. Wie ein Schatten, der mich zwingt zu ruhen. Oh, gestern kam so plötzlich nun. Warum wollt sie gehen, weiß es nicht, glaubt erst an Scherz. Sagt ich Falsches, ihr war doch schön noch gestern erst. Gestern erst führt die Liebe uns noch himmelwärts. Jetzt such ich den Ort für stillen Schmerz. Oh, ich glaub es war gestern erst. Warum wollt sie gehen, weiß es nicht, glaubt erst an Scherz. Sagt ich Falsches, ihr war doch schön noch gestern erst. Gestern erst führt die Liebe uns noch himmelwärts. Jetzt such ich den Ort für stillen Schmerz. Oh, ich glaub, es war gestern.